Am 25. November veröffentlichte Park Song-il, Vorsteher des USA-Instituts beim Außenministerium der DVRK, einen Kommentar unter dem Titel »Die schlimme Menschenrechtslage der USA«. Im Kommentar hieß es: In den USA, wo sich die Rassen- und die religiösen Konflikte zuspitzen, werden die Hassverbrechen unaufhörlich begangen. Laut Angaben mehrerer Justizorgane und Untersuchungsinstitutionen, einschließlich von FBI, haben sich jüngst in den USA die radikalen Organisationen für Rassen- und religiösen Hass wie der Ku Klux Klan und die Islamstaat-Bewegung mehr als zweifach vermehrt und nimmt die Zahl der blutigen Verbrechen zwischen ihnen rapid zu. Insbesondere soll die Zahl der Hassverbrechen gegen die Schwarzen, Islamisten und Minderheiten um mehr als 67% zugenommen haben. Allein in der letzten Woche erschoss ein Schwarzer in San Antonio vom Bundesstaat Texas einen Polizisten und ergriff dann die Flucht. In drei US-Bundesstaaten wurden vier Polizisten aus dem Hinterhalt attackiert, wodurch einer ums Leben kam und drei verletzt wurden. Die Massenmedien meinen, dass es eine Rache dafür ist, dass die weißen Polizisten überall in den USA, wie in den Bundesstaaten Louisiana, Minnesota und Texas, die unschuldigen Schwarzen zu den Verbrechern gestempelt und gejagt hatten. Das Hassverbrechen, das auf der extremen Rassendiskriminierung und dem religiösen Konflikt beruht und der Teufelskreis von Mord und Rache, gelten als ein unheilbarer, bösartiger Tumor, der in der reaktionären Staatsordnung der USA wurzelt. Es ist die Realität der USA-Gesellschaft, dass die Bürger, die andere Hautfarben und Religionen haben, vor Unruhe und Todesangst zittern, geschweige vom Schutz ihrer Menschenrechte. Die USA, der größte Menschenrechtsverletzer, sollen nicht von den Menschenrechten in anderen Ländern leben, sondern sich über ihre eigene schlimme Menschenrechtslage kümmern.